Eigentlich erwarte ich ja nichts mehr vom Leben. Das kommt vom ständigen auf die Fresse fallen. Irgendwann will man gar nicht mehr aufstehen. Einfach nur liegen bleiben. Und am besten nicht hochschauen. Damit lebt es sich dann auch nicht so schlecht. Ist einem halt alles egal. Ich kann mittlerweile jeden meiner sogenannten Freunde wegdenken, ohne dass das eine Katastrophe wäre. Aber dann kommen manchmal immer noch so Momente, in denen dieser Schutzschild der Gleichgültigkeit aufreißt und vereinzelter Hoffnungsschimmer hereinlässt. So ein bisschen Glück. So hell, dass es schmerzt.